Juhu. Da sind wir wieder. Ich habe einfach irgendein Mikro genommen. Das ist genau das Richtige. Wunderbar. Hallo zusammen. Willkommen zur 15 Uhr Veranstaltung, nachdem das Mittagessen und die nächste Session durch war. Podcast ist ein buntes Feld, das kennen wir ja alle. Wir hatten vorhin Tod und Trauer, dann hatten wir jetzt gerade mehr was Juristisches. Aber vor allen Dingen ist Podcast natürlich auch eine ganz große Spielwiese, in der man sich und auf der man sich einfach mal so ein bisschen austoben kann. Und das ist das, was uns jetzt bei dem großen Nerd-Nerd-Nerd-Format Roulette erwarten wird. Es begrüßt uns der Nerd und die Freundin vom Nerd und der Freund von der Freundin vom Nerd in der Form von Steffen und Kati. Und sie kommen und bereiten uns ein buntes Potpourri, was am besten, sagten sie mir, beschrieben wird durch eine Art von Kindergeburtstag. Viel Spaß mit Nerd und Nerd. Ich habe Play gedrückt und das Gerät antwortet mit erhöhte Temperatur festgestellt. Das Gerät wird zu ihrer eigenen Sicherheit ausgeschaltet. Technik, die begeistert. Yes. Möchtest du es kommentieren? Nein, ich glaube, es geht. Es hat in der Sonne gelegen. Aber ich sehe jetzt, wir haben jetzt verraten, wer auftreten wird. Der Gag ist geplatzt sozusagen. Dann verlasse ich mal die Szene. Ist immer gut. Wenn es schwierig wird. Das ist eine Produktion des Nerd Nerd Podcast Networks. Bei Fragen und Themen und Vorschlägen hier Dingensenskirchen. Unsere E-Mail-Adresse ist liblablu. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnndingspodcast. Ach, was mache ich hier eigentlich? Warum sitze ich eigentlich nicht auf der Bühne? Moment, was ist denn das Problem? Seit Jahren mühe ich mich hier ab. Und bekomme ich mal meine eigene Sendung. Oder etwas Anerkennung? Nein, ich streike jetzt. Mach deine Einspieler doch ab jetzt alleine. Ich würde dir ja was von dem ganzen Fame abgeben, aber ich weiß ja nicht mal, wo du wohnst. Du sprichst ja immer nur aus dem Computer zu mir. Ja, ja, das ist doch nur eine Ausrede. Hör doch auf damit. Ich finde das nicht fair. Ist ja jetzt nicht so, als gäbe es eine Gewerkschaft für lustige Computerstimmen. Wie würde die wohl heißen? Glux? Die sollten wir mal gründen. Wie wir? Du und welche anderen? Hier, Dingensens. Jetzt fällt dir niemand ein, oder? Ha, Pemela zum Beispiel. Oder Ego. Ego kommt ja wohl nicht aus dem Computer. Die einen sagen so, die anderen so. Ach, jetzt komm schon. Guck doch mal, die ganzen Leute. Die warten jetzt darauf, dass wir anfangen. So viele sind das auch wieder nicht. Hast du etwa Lampenfieber? Nö, gar nicht. Du hast Lampenfieber? Ja, ich geb's ja zu. Das ist aber auch ungewohnt. Wir beide auf einer Bühne. Es sind ja nicht nur wir beide. Da kommen gleich noch ganz viele mehr. Na gut, ausnahmsweise. Herzlich willkommen zum großen, bunten Ja, hallo und herzlich willkommen zu Nerd, Nerd, Nerd. Warum habe ich eigentlich meine Wohnung verlassen? Ich weiß nicht. Ja. Ich habe dich gezwungen. Du hast mich gezwungen. Du hast mich hier hingefahren. Du bist schuld. Ich habe dich mit einem großen Zelt gelockt. Ja. Da war aber nichts drin, außer Luft. Ja, hallo. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Wir auch nicht. Wir auch nicht. Wir haben am Anfang direkt einen kleinen Anschlag auf euch vor. Und zwar brauchen wir zwei Teams von je zwei Leuten. Wenn sich also jetzt vier Leute vielleicht eventuell hier mit auf die Bühne setzen möchten. Wir wissen nicht, was mit euch passiert. Es wird, wenn ich euch sagen würde, es wird nicht schlimm, lüge ich. Aber vielleicht möchte... Wir gehen davon aus, dass es alle überleben. Sehr gut, ja, sehr gut. Da haben wir schon zwei Freiwillige. Drei sogar. Drei? Christopher, drei. Sehr Becky, gut. Mirko bräuchten noch eine weitere Person. Da vorne wird gerade mit Lara diskutiert. Volker grinst mich auch so toll an. Komm. Genau. Sehr gut. Also da hätten wir schon mal hier gerne auf die Bank, dafür haben wir genau. Sie hier bereit. Also für uns müsst ihr nachher nicht klatschen, aber für die vier bitte schon mal. Ja, ein bisschen mehr. Put your hands together bitte. Genau. Sehr schön. Genau. Sehr, sehr schön. Und so, die in den hinteren Reihen sehen uns jetzt auch besser. Richtig, weil die großen Leute hier alle sitzen. Genau. Ja, wir haben ein bisschen was vor. Nerd, Nerd, Nerd ist ja nicht einfach nur ein Podcast, sondern ein Konglomerat aus vielen verschiedenen Formaten. Und das versuchen wir heute mal so ein bisschen zu präsentieren, indem wir so einen kleinen Querschnitt über durch das machen, was bei uns auf dem Feed so alles passiert. Genau. Und vorrangig war das früher mal ein Comic-Podcast tatsächlich. Ich hörte davon. Ja, wir sind tatsächlich mit Superman und Batman so angefangen und so Zeichentrickfilmchen. Ne? Das ist ja halt voll Mainstream, voll diese Superheldenfilme gedönt. Genau, das machen wir schon auch noch. Mhm. Und deswegen haben wir heute tatsächlich auch mal einen richtig echten Comic-Künstler hier zu Gast, nämlich den Florian. Florian, komm mal zu uns. Herzlich willkommen. Ja, genau. Au, genau. So spart man sich das Rasieren am Morgen. Genau. Du bist, genau, du hast, hier haben wir auch ein Handmikro. Handmikrofon. Hier ist ein Handmikrofon für dich. Ja. Bitte schön, das ist warm. Guck doch mal, ob das geht. Geht das? Ich höre dich. Näher. Ja. In den Mund. Hallo. Ja. Genau. du bist auch Comicleser, wie ich weiß, aus einigen Twitter-Unterhaltungen. Du zeichnest aber auch einen kleinen Webcomic, ne? Ja, ich versuch's regelmäßig hinzukriegen, aber ist momentan ein bisschen schwer, aber es sind über 600 Folgen mittlerweile. 600 Folgen. Das geht schon. Genau. Darüber reden wir nämlich gleich und auch noch so ein bisschen über Comicstrips, da möchtest du drüber sprechen. Wie bist du denn mit deinem Webcomic angefangen? Das ist fast 20 Jahre her. Hm. Das war irgendwie so eine Schnapsidee. Ja, tatsächlich. Okay. Goldbrand. Damals glaube ich noch nicht, aber ja, ähnlich vermutlich. Die Figuren basieren auf Klassenkameraden von mir damals. Ich habe zu keinem mehr heute Kontakt, das wird Gründe haben. Kennen die den Comic? Teilweise tatsächlich, okay. Ja. Wobei damals sah es noch ganz anders aus. Das war so wirklich 1999 oder so, habe ich angefangen. Und dann lag er still. Und dann habe ich irgendwann 2008 habe ich wieder ausgegraben, bisschen weitergemacht und dann lag er still. Und dann kam Twitter und dann habe ich irgendwann gedacht, krebs noch mal aus. Ja. Ja. Und wie gesagt, jetzt sind es 600 Folgen plus. Genau, und der Comic, das können wir nochmal zusagen, da heißt das Leben ist Nufta. Ja. Was ist Nufta? Das ist eine sehr gute Frage, ich habe keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Vermutlich das Leben. Das Leben, ja, das sind immer so großnasige, so Werner-Figuren, hätte ich jetzt fast gesagt, schon so ein Stück weit, ne? Ja, ich sehe sie sehr real gezeichnet. Naja, gut. Was sind da so die Themen, die du da behandelst? Quer durch. In den letzten Jahren kamen auch so ein paar Podcast-Themen dabei, aber wirklich, ja, das ganze Leben halt. Jetzt sag doch mal, so für die Leute, die sagen, boah, ich habe gar nicht Zeit, noch einen Comicstrip zu lesen. Wie umfangreich ist es denn? Wie lange braucht man, um es zu lesen? 10 Sekunden. 20, wenn ihr halt viel Text ist. Ihr habt keine Ausrede. Das sind wirklich nur diese kleinen Strips, 3 oder 4 Bilder, manchmal auch nur 1. Also das kriegt man schnell gelesen. Wie lange brauchst du dafür, bis du jetzt, also ne, lesen haben wir jetzt festgestellt, zeichnen? Wenn die Idee da ist und ich ja nicht irgendwas Außergewöhnliches habe, dann ist der auch in 10 Minuten fertig. Das hätte ich jetzt. Ja. Okay, es ist immer noch ein Verhältnis, ne? 10 Sekunden lesen, 10 Minuten schreiben, ja. Das ein bisschen schief ist, aber hätte ich jetzt mehr gedacht. Na, ich kopiere sehr viel. Ja. Aha. Das heißt, du machst das digital? Ja. Cool. Komplett in einem alten Paint. Ja, das hat echt am besten funktioniert. Das ist auch schön retro. Hast du irgendwelche Inspirationen, also sowas wie Garfield oder sowas? Ist da irgendwo eine Inspiration dabei? Ja, ich bin tatsächlich ein großer Fan der klassischen Zeitungs-Comic-Strips. Mhm. Und gut, direkt inspiriert. Die meisten sind ein bisschen zu brav, dann muss man schon nach Webcomics gucken. Mhm. Aber ja, Inspiration kommt auf jeden Fall. Ja, das ist, also ich merke halt, das sind also wirklich so dieser klassische Aufbau, wirklich so 2 Unterhaltungsbände und dann kommt eben so diese Punchline im dritten. Das ist relativ, funktioniert auch sehr gut. Also ich lese es immer sehr gerne und ich finde schade, dass dein Account so geschützt ist, dass man so selten so gut retweeten kann auch, ne? Das könnte sich bald ändern. Vielleicht kriegt der Comicstrip in Kürze einen eigenen Account und dann kommt nur alles von Anfang an drauf, dass man das wirklich dann zusammen hat. Ihr habt es zuerst gehört. Entschuldigungen bei Nerd noch Nerd. Genau, exklusiv. Genau. Genau. Ja, du hattest gerade angesprochen, Comicstrips und Webcomics. Was liest du da aktuell irgendwas? Ich lese einen großen Haufen. Es gibt ja einige Seiten, die aktuell erscheinenden sammeln. Und es gibt einige Archive, wo man wirklich, ist ja eine Kunst, die 100 Jahre zurückgeht, oder über 100 Jahre schon. Und da kann man einiges finden und gibt es großartige Schätze zu entdecken. Und es gibt auch aktuell ein paar schöne, die man so lesen kann. Bin ja ein großer Fan von Calvin und Hobbes. Ja. Das ist ja fantastisch. Garfield hat ein bisschen abgenommen in den letzten 40 Jahren. Ja. Ja. Aber das liegt auch daran, dass da... Ich dachte, der hat zugenommen mit der vielen Lasagne. Nein, ja, der war von Anfang an schon relativ rund, ja. Okay, okay. Ja, aber da arbeitet jetzt ein Team dran und... Genau, also nicht mehr, schon lange nicht mehr Jim Davis, ja. Genau. Welche würdest du jetzt so als deine Lieblings-Webcomics Cartoon so bezeichnen? Das ist schwer zu sagen, das ist je nach Laune. Von den Zeitungscomics würde ich so Sachen sagen wie Pearls Before Swine. Das ist ein sehr gemeiner Humor, der passt zu mir. Du kennst das? Ich kenn das. Gibt auch einen jährlich erscheinenden Monatskalender dazu mit oder Wochenkalender sogar. Sehr witzig. Okay. Ja. Also es gibt da viel Schönes. Man muss einfach mal reingucken, da findet man auf jeden Fall was. Das ist fein. Gibt es Plattformen, auf denen du jetzt unterwegs wärst? Einer heißt, glaube ich, Webtoon oder sowas. Nein, den kennst du nicht? Nein. Okay. Exklusiv bei Twitter. Oh. Ja, ich hab festgestellt neulich, man kann relativ gut bei Instagram tatsächlich Webcomics lesen. Da war ich sehr begeistert. Also ich habe irgendwie 100 Accounts, denen ich folge und ich glaube, so 80% davon sind tatsächlich Comic-KünstlerInnen. Das ist ganz spannend. Der Steffen und ich waren letztens, ich trage das T-Shirt dazu, bei der Comic Invasion in Berlin. Und wir waren bei einem Comiczeichen-Workshop. Hast du sowas auch mal mitgemacht? Oder angeboten? Nein. Nee, gar nicht. Nein. Das ist kein Talent, das sieht man ja in meinem Comic. Ja, weil es gibt ja auch so diese These, es gibt eigentlich gar nicht so den falschen Comic-Zeichenstil, sondern höchstens das falsche Publikum dafür. Also musst du im Grunde genommen nur die Leute finden, die es gut finden auch. Ne? Solange es zu dem passt, was du machst, ja, dann ist das kein Problem. Finde ich auch, ja. Gut. Ich könnte jetzt keine Superheld-Comics machen, das würde jetzt nicht so passen. Gut, aber hast du mal Sergio Aragonés gelesen, die ja. Comics, der hat ja auch Superhelden-Comics gezeichnet, also es passt schon. Ne? Also von den Nasen. Ja, doch. Ja. Du hast gerade im Vorgespräch noch erzählt, dass du ja auch ganz viele Print-Comics hast. Ja. So, also wir sprachen kurz drüber, der Steffen und ich sind ja vor kurzem umgezogen. Mit meiner Bibliothek. Und meiner? Ja. Zwei Bibliotheken, das war eine blöde Idee. War ein Problem. Ganz blöd. Was würdest du schätzen, wie viele Comics hast du denn in deiner Sammlung und seit wann sammelst du? Ich habe eine Liste, da sind dann die Trades drin als Einzelhefte und das sind 250.000 etwa. Trades? Nein, also Einzelhefte. Einzelhefte, okay. Ja. 250.000. Darf ich mal bei dir vorbeigucken? Wie viele Nullen sind das? Hilf mir nochmal. 250.000. Es ist aber ein bisschen Platz. Okay. Ich bin beeindruckt, also da kommt meine Sammlung dann doch nicht gegen an. Du musst aber nicht demnächst umziehen, oder? Nein. Wenn, wir könnten nicht, wir hätten keine Zeit. Genau. Also mit meinen Comics war das schon echt ein Problem und ich habe so ein relativ großes Regal voll. Das war schon verhältnismäßig viel, glaube ich. Ja, ich habe im Keller einen großen Raum. Ich werde demnächst mal aussortieren wieder, weil es geht halt nicht anders, aber... Welches Genre? Also wahrscheinlich auch Superhelden, wenn das so... Auch dabei, ja. Aber so quer durch auch. Hast du da auch Lieblinge und vielleicht auch so ein Geheimtipp für Leute? Hau raus. Mein Geheimtipp ist immer Strangers in Paradise. Eins meiner absoluten Lieblingscomics. Wird dieses Jahr 25 von Terry Moore, heißt der Autor und Zeichner. Und es ist eine großartige Geschichte über Freundschaft, Liebe, Sex und die Mafia. Ist fantastisch. Okay. Ja. Ja, wir hätten, glaube ich, wahrscheinlich noch ein paar Minuten Zeit. Hast du mal überlegt, das professionell zu machen? Also oder sagen wir anders, es zu monetarisieren in irgendeiner Form? Oder? Dann müsste ich, glaube ich, ein bisschen mehr hinten dran sein und dann habe ich keinen Spaß mehr dran. Okay. Wobei es auch sicherlich mit Patreon oder sowas heutzutage auch Möglichkeiten gibt, das ein bisschen quer zu finanzieren. Aber es ist wirklich nur ein Hobby. Ja. Ja, ich glaube, das muss einfach auch wirklich ein Publikum finden und ich hoffe und wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass das mit dem Twitter-Account, wo das wirklich ein bisschen dann auch funktioniert auch. Ich hoffe es auch. Ja. Den verrätst du uns dann, oder? Wenn ich ihn angelegt habe, ja. Vermute mal, lebenistnufter.de oder sowas oder Twitter, irgendwie sowas. Wenn es noch nicht belegt ist. Wobei Nufter ist ein Kunstwort, das dürfte... Dürfte noch frei sein, ne? Frei sein. Wir haben doch hier so eine Social-Media-Expertin. Genau, dann könnte das ja mal parallel recherchieren. Genau. Ja, darf ich das Mikro mal abnehmen? Welche Comic-Erfahrungen habt ihr denn? Bei dir, Christopher, weiß ich, du bist auch Comic-Lesender, ne? Ist es dann? Ja, ich habe da immer mal wieder Phasen, wo ich so die klassischen Batman-Sachen hauptsächlich lese. Also eher tatsächlich bei den Filmen eher Marvel, aber dann beim Comics eher DC. Und von Webcomics lese ich hauptsächlich oder sehr regelmäßig Questionable Content, der ja auch schon sehr lange existiert. Aber wahrscheinlich bei weitem nicht so viel wie ihr beide. Mhm. Gib das mal an Volker weiter. Volker liest ja auch sehr viel Comics. Volker liest ja, Comics? Ja. Ich muss mich da Christopher anschließen. Also hab bei mir hauptsächlich Batman so zum Lesen. Vielleicht auch ein paar andere DC-Sachen. Filmmäßig ist leider Marvel dann doch das Bessere. Genau. Becky, wie sieht das bei dir aus, so comicmäßig? Ich weiß, ein paar Sachen sind dabei. Ja, ich gucke eher so Cartoons im Fernsehen und lese mir dann so Comics durch, die dazu gezeichnet werden, so von Steven Universe oder sowas, und ansonsten Webcomics. Natürlich The One and Only Sarah Burini, Leben ist kein Ponyhof und so, da bin ich natürlich am Start. Aber ansonsten ist es jetzt noch nicht so weit oben auf meiner Liste von so vielen Dingen, für die ich mich interessiere. Und bei dir, Mirko, ist da zwischen der ganzen Archäologie noch Zeit für Comics? Inzwischen tatsächlich ja. Oh ja, muss näher ran. Inzwischen tatsächlich ja. Ich fange gerade an, ein bisschen auch beeinflusst jetzt durch meine neue Partnerin, die ganz intensiv dabei ist und damit ich dann auch überhaupt verstehe, worum es da geht, wenn sie was sagt, fange ich jetzt auch an. Das kenne ich, Mirko, wir können eine Gruppe bilden. Daher fange ich jetzt auch an, aber das Schöne ist, da hat man jetzt ein riesengroßes Feld, das man jetzt selbstverständlich nochmal beackern kann und kriegt natürlich auch überall schöne Tipps. Ich mache mir gerade innerlich sozusagen Notizen. Sehr gut. Wir prüfen das beim nächsten Mal. Genau, wird alles abgefragt. Ja. Also in einem Jahr kommt ihr nochmal her und dann wird hier ein Test gemacht. Ja, hier fliegen immer diese riesigen Libellen rum. Das ist echt ein Faszinosum. Ja. Florian, du kriegst das Mikrofon. Wir haben noch ein paar Minuten, vermute ich. Ich weiß nicht, wann das hier weitergeht. Ich habe keine Ahnung. Was ist das denn? Das klingt aber wie Godzilla. Entschuldigung, ich hatte Zwiebeln auf der Pizza. Ja, jetzt, ich glaube, jetzt ist als nächster Programmpunkt nämlich das erste Aktionsspiel. Florian, du kannst hier bleiben. Wenn du möchtest. Hier kommt Jörn Schaar vom Eieralarm-Podcast. Guten Tag. Hallo. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Möchtest du das noch einleiten? Ich möchte das noch einleiten. Dann los. Wir machen nämlich jetzt das große Monsterfilm-Quiz und dazu seid ihr hier. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Ihr habt wahrscheinlich, so wie ihr sitzt, schon Teams gebildet. Ich würde es einfach dann hier in der Mitte splitten. Das heißt, ein Team aus Becky und Mirko und Christopher und Volker an der Stelle. Genau. Die Musik ist zu Ende. Und da kommt die Spannungsmusik. Dann kann es jetzt losgehen. Also, wir haben eine Kurzhandlung von mehreren Filmen, die es vielleicht gibt, vielleicht aber auch nicht. Die lese ich vor. Und die Frage ist, existiert dieser Film wirklich da draußen? Ihr müsst nicht auf den Titel kommen. Wenn es den Film gibt, dann verrate ich ihn. Aber das ist es eigentlich auch schon. Und wenn ihr die Lösung habt, wenn ihr euch einig seid, einfach reinrufen. Wir kriegen das zurecht. Und es geht los. Mit einer jungen Frau, die versucht, ihren Freund zu verstecken, dessen Gehirn in einen mechanischen T-Rex transplantiert wurde. Gibt es diesen Film oder gibt es ihn nicht? Okay. Wir haben eine Antwort, wir haben zwei Antworten. Beide Teams sagen nein. Leider nein, leider gar nicht. Den gibt's nämlich wirklich. Er heißt Tammy and the T-Rex, ist von 1994. Ist, glaube ich, der erste Film oder einer der ersten großen Filme mit, ich habe vergessen, wie er heißt hier, The Fast and the Furious. Dem einen da. Ich dachte, du meinst den T-Rex aus Jurassic Park. der auch. Gut, versuchen wir es nochmal. Ja, der verstorben ist. Paul Walker. Paul Walker spielt nämlich den T-Rex. kein Witz. Okay, nächster Versuch für euch. Alle 10 Jahre erwacht ein Dämon, der einem Bett die Kraft gibt, Leute zu fressen. Gibt es einen Film mit dieser Grundidee? Ja oder nein? Okay. Ja, das stimmt. Das Ding heißt Deathbed, The Bed That Eats. Ist von 1994. Oh mein Gott. Dann hast du jetzt, Mirko, die Gelegenheit, uns eine kurze Filmkritik zu geben. Ist schrecklich, aber unterhaltsam. Das kann ich bestätigen. So, ausdrücklich nicht schrecklich unterhaltsam, wenn ich das mal kurz nochmal betonen darf. Um gegen einen riesigen Hai kämpfen zu können, wird ein Roboterhai gebaut, der dann eine amerikanische Küstenstadt verwüstet. Gibt es so einen Film? Frage an euch. Also, ja. Alle Daumen gehen nach oben und das stimmt auch. Aufmerksame Hörer des High Alarm Podcasts haben ihn vielleicht erkannt. Es geht um Mega Shark versus Mecha Shark. Spielt übrigens unter anderem mit der Schauspieler von Tiag aus Stargate. Ja. Der ist da einer der Experten, die diesen Film, diesen Mecha Shark steuern und gegen den Megalodon antreten lassen, der da doch ziemlichen Schaden anrichtet. 2014 rausgekommen übrigens. Nach einer Party am Meer werden Jugendliche vom Strand gefressen. Nicht am Strand, sondern vom. Das ist die ausdrückliche Frage. Gibt es einen Film, in dem Jugendliche von einem Strand gefressen werden? Nein. Leider nein, leider gar nicht. Diesen Film gibt es wirklich. The Sand von 2015. Aber auch bei den Leuten, die jetzt auf Ja getippt haben, ratlose Gesichter. Also das ja. ist sehr schön. Und zu Recht möchte ich jetzt ja. Lebendige Riesentomaten terrorisieren Amerika, das ist einfach. Ja. Ja, genau. Attack of the Killer Tomatoes von 1978. Dann haben wir hier noch, wir bleiben botanisch. Pflanzen bringen Menschen dazu, sich selbst umzubringen. Auch ziemlich eindeutig. The Happening in diesem Fall von 2008. Drei Kinder werden durch ein Portal in den Fernseher gezogen. Und dabei landen sie in ihrer liebsten TV-Serie über anthropomorphe Dinosaurier. Wer schreibt solche Filme? Gibt es sie? Man weiß es nicht. Zwei Daumen gehen runter, zwei gehen hoch. Und das war die richtige Entscheidung. Dinosaur City von 1991. Versuch Nummer 8. Hat eigentlich irgendjemand mitgezählt, welches Team jetzt kommt? Sehr gut. Ja. Ach so, ich dachte, das wäre auch meine Aufgabe. Mal ganz kurz ein bisschen irritiert. Wir werden also, keine Punkte verteilt, aber ist auch kein Punkt mehr. Ein Serienmörder kommt mit Genmaterial in Berührung und mutiert zu einem, Achtung, Killerschneemann. Da gehen die Daumen hoch, runter, hoch, runter. Hoch, runter, hoch, runter, alle hoch. Jawohl, den gibt es wirklich 1997 erschienen. Jack Frost heißt das gute Stück. Und ich will nichts weiter darüber sagen. Nein. Auch weil ich ihn nicht gesehen habe. Hängt zusammen. Ich glaube, ich sogar schon mal bei Schläferz tatsächlich. Mit Sicherheit. Genetisch veränderte Schafe beißen Menschen, die dann zu bösen Wehrschafen werden. Ja. Statt Wehrwolf, Wehrschaf. Haben wir uns das ausgedacht? Ja oder nein? Ihr sagt alle ja und ihr habt recht damit. Es ist Black Sheep von 2006. Ja. Hast du auch schon gesehen, Mirko? Du hast einen merkwürdigen Filmgeschmack. Ja. Ist ja auch erstaunlich für mich selbst. Dann viel Spaß mit dieser Information und einen schönen Tag. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Jörn Schaaf vom High Alarm Podcast. Ihr wart viel zu gut, ihr wart vor der Musik fertig. Das ist unfair. Das ist unfair. Jetzt muss Mirko noch was über Filme erzählen. Wie kommst du dazu, sowas zu gucken? Filme sind ja schon eine alte Erfindung, die bereits... Falscher Podcast! Sehr schön. Nee, aber wie kommst du, dass du auch so, also nicht, dass das jetzt verwunderlich ist, aber ist das auch so dein Geschmack mit diesen Trash-Filmen, hätte ich jetzt gesagt? Was heißt Geschmack? Also manchmal ist es ganz lustig, so diese Trash-Filme zu gucken, weil man einfach das Gehirn abschalten kann. Manchmal ist das, glaube ich, auch ganz schön, eben nicht sich fachlich mit Dingen auseinandersetzen zu müssen. Das gibt ja tatsächlich auch bei so Lindenstraße oder was ich, wie die ganzen Vorabszenen, die halt, wenn man mal so schaut, wer das guckt, ein ganz hoher Akademikerteil dabei, weil die einfach tatsächlich da ganz gut entweder das satirisch oder ironisch gucken oder eben tatsächlich einfach mal das Gehirn ausschalten können. Das ist, glaube ich, bei mir ähnlich. Also manchmal vergesse ich es dann wieder einzuschalten, aber ja. Ja. Das Segment, was ihr jetzt gehört habt, kommt unverkennbar aus dem König der Podcasts, unserem Podcast über Godzilla-Filme und all das. Und habt ihr da schon Berührungspunkte gehabt? Hier ist auch Christopher nickt. Ich sehe noch nicht, ob es ein begeistertes Nicken ist. Also, da ich ja eine gewisse Affinität zum japanischen Kino habe, habe ich auch schon einen oder anderen Gojira-Film gesehen. Ich glaube, der beste, den ich je gesehen habe, war jetzt der aktuelle Toho, oder wie heißt die, Film Shin Gojira. Und auf Netflix gibt es ja diese zwei Filme, die eben weniger gut sind. Planet Godzilla oder so. Also hab den noch nicht gesehen, den zweiten. Ich habe auch keine großen Erwartungen. Und dann gibt's natürlich die amerikanische mit Bryan Cranston. Der war, ja, ging so amerikanisch halt. Volker, wie sieht das bei dir aus? Also ich kann mich erinnern, so als Teenager, ich hatte einen Freund, der mich da immer reingezogen hat, dass wir gemeinsam Godzilla gegen Mechagodzilla gesehen haben. Nee, alleine hätte ich die nie im Fernsehen entdeckt, weil ich durfte zu der Zeitpunkt zu Hause kein Fernsehen gucken, wenn der so lief. Und dann natürlich Bryan Cranston musste ich mir angucken. Becky möchte? Meine Erfahrung mit Godzilla besteht aus T-Rex-Stickern in diversen Messengern. Ja, Godzilla hat auch schon die neuen sozialen Medien erobert. Ja, es gibt auch so Menschen, die sich in T-Rex-Kostüme stecken und lustige Videos machen, die man dann als GIFs vertwittern kann. Ja, auf Schlittschuhen. Das machst du zu selten, Becky. Auf Schlittschuhen? Nicht in ein Godzilla-Kostüm stecken oder diese GIFs vertwittern. Diese GIFs vertwittern, aber das Godzilla-Kostüm würde ich auch gerne mal sehen. Ja. Das brauchen wir auch noch. Ein Godzilla-Kostüm, ja. Was passiert mit den Alten aus den Filmen eigentlich? Das weiß ich nicht. Zum Teil werden die zerstört tatsächlich. Nein! Oder die sind dann irgendwann so abgefilmt, dass sie einfach auch zu Staub zerfallen. Zum Teil während der Filme. Also das ist ein Phänomen. Das habe ich auch schon gesehen. Weil die sich so hin und her wabbeln tatsächlich. Ja. Genau. Genau. So. Da sind wir. Hast du noch was? Kennst du auch Godzilla? Kennst du Comics? Godzilla? Wie sieht's denn mit dir und Godzilla aus? Möchtest du darüber sprechen? Also ich habe tatsächlich alle Filme zu Hause. Okay. Noch nicht alle gesehen, muss ich zugeben, aber noch. Dann laden wir dich demnächst auch zum König der Podcasts sein. Gerne. Ja. Und ja, es gibt tatsächlich Godzilla Comics. Es gab dann in den 70ern mal eine Marvel-Serie und dann jetzt IDW hat einiges rausgebracht in den letzten Jahren von schwankender Qualität. Ich habe nur einen Teil davon gelesen, aber. Ja, die Marvel-Comics stehen auch bei mir gesammelt im Regal. Die sind große Klasse tatsächlich. Also wenn ihr mal wirklich sehen wollt, wie die Avengers gegen Godzilla kämpfen, das ist ein Phänomen. Also es ist richtig, richtig abgefahren. Kämpft Hulk bei den Avengers mit oder bei Godzilla? Gute Frage. Ich glaube, bei den Champions in dem... Da gibt's eine richtig geile Love-Story. Erzähl. Vielleicht auch nicht. Aber es gibt einen Comic, da kämpft Hulk gegen Fing Fang Foom. Okay. Und das Comic hat den Plot von The Thing. Okay. Es ist ein sehr, sehr abgefahrenes Comic, ja, kann ich nur empfehlen. Oh, andere Musik! Jetzt kriegen wir gleich einen neuen Gesprächspartner, der sich auch die Schuhe zubindet. Genau. Ihr könnt gerne einen fliegenden Wechsel machen, damit der Stuhl frei wird. Genau. Genau, jetzt haben wir... Tschüss! Vielen Dank, Flo! Tschüss! Wer den Flo noch hören wollt, schaltet beim KDBG-Podcast ein. König, Bube, Dame, Gast. Das ist der Stephen King Podcast. Stephen King Podcast, ich habe den Namen gerade vergessen. Jetzt hier auf der Bühne ist Kai. Hallo. Möchtest du dich selber vorstellen? Ich bin Kai. Hallo. Hallo Kai. Das bin ich. Kai kennt sich gut mit Animes aus. Ja, ganz okay. Guckt manchmal so einen japanischen Film. Ja, das öfter. Genau. Denn wir reden hier bei Nerd auch öfter mal über Animes. Das kommt auch manchmal vor. Und Kai und ich hatten schon mal das Vergnügen, zusammen mit Lara, der nicht mehr Auslandsschweizerin oder vielleicht immer noch, in einem gemeinsamen Podcast mal über Animes zu sprechen. Und da habe ich gedacht, warum wiederholen wir das nicht heute mal? Ich habe jetzt das letzte halbe Jahr ziemlich damit zugebracht, Animes zu sehen. Oh, und, ja. Nachgeholt? Nachgeholt vielleicht weniger, aber zumindest aktuell versucht ein bisschen... Ja. Wir wurden vom Japanery reingezogen und dann waren wir nicht mehr zu halten. Genau, ich glaube, unsere Aufnahme war auch während irgendwann im Januar, glaube ich, auch so, ne? Ist das schon so lange her? Das ist schon ein halbes Jahr her, glaube ich. Kann ne? Lara nickt, ja. Und ich habe schon aufgeholt, nicht nachgeholt. Vielleicht reden wir gerade mal so ein bisschen über die aktuelle Season. Was guckst du gerade aktuell? Die aktuelle, die jetzt vor kurzem angefangen hat, nicht viel. Ich werde auf jeden Fall Attack on Titan weiter gucken. Da sind, glaube ich, schon 3 Folgen erschienen. Ich habe aber noch keine davon gesehen bisher. Noch keine. Ich habe ja von Attack on Titan noch gar nichts gesehen. Möchtest du mal, eigentlich weiß man das, aber willst du mal erklären, worum es da geht? Ja, in einer nicht so richtig näher bezeichneten Welt, die ein bisschen mittelalterlich anwirkt, aber man weiß nicht wann, wie, wo. Ja, eher so ein bisschen Steampunk-mäßig. Gibt es riesige Titanen, die warum auch immer Menschen essen, obwohl sie keine Verdauung haben und deshalb bauen die Menschen riesige 20, 30 Meter hohe Mauern, um sich dagegen zu schützen. Das ist sehr abgefahren. Gibt es auch eine Realverfilmung, die ziemlich mies sein soll? Da scheiden sich die Geister generell bei Realverfilmung und japanischen Filmen. Jetzt Kühe. Hast du eine Kuh eingeladen? Nee. Also Kuckucku machen wir hier noch nicht. Oder Mumumu. Nee, du sagst gerade, in aktuellen Season guckst du wenig. Was guckst du da gerade? Oh, doch so viel. Nichts? Ja, sonst nicht. Lara, das geht so nicht. Du musst ihn mir sagen. Hero Academia läuft, glaube ich, noch. Das gucke ich noch. Aber aktuell spricht mich da nicht so viel an, muss ich sagen. Gut, dann können wir über die aktuelle Season nicht reden. Dann reden wir über die Spring Season. Erzählt doch bitte erstmal für die, die das nicht gut kennen, was es mit diesen Seasons auf sich hat. Ja, das ist, glaube ich, inzwischen mit dem japanischen Fernsehen, hätte ich jetzt fast gesagt, so, dass da einfach keine Jahresstaffeln mehr kommen, sondern dass im Grunde genommen alle 3 Monate, alle 4 Monate neue... Das ist immer so quartalsmäßig eigentlich. Also eine Season hat entweder 12 bis 13 Folgen oder halt, das wäre dann ein Quartal, oder sie ist länger angelegt, dann hat sie das Doppelte eben. Ja. Also für viele Serien ist wirklich 2 Staffeln schon das höchste der Gefühle, dass Serien so lange laufen, wie jetzt beispielsweise My Hero Academia oder Food Wars. Das ist schon relativ selten tatsächlich. Ja, weiß ich nicht. Hast du in der Spring Season was gesehen? Du guckst gerade auch so irritiert. Ja, Lara ist großer Fan von Eurocamp. Das ist so Slice of Life Serie, wo es eigentlich um nichts anderes geht als Schulmädchen, die gerne campen gehen und essen. Das war's. Ich mag die Serie auch gucken. Lara, treffen wir uns dafür mal? Sehr gut. Den Essenteil mag ich besonders gerne. Das guck mich doch nicht so an. Da müssen wir doppelt so viel Essen machen, wenn du mitguckst. Ja. Und da ich jetzt Laras Anime-Geschmack kenne, habe ich jetzt K-On! Vorgeführt. Da habe ich mal eine Folge von gesehen tatsächlich, aber das ist schon wieder ein paar Jahre her. Da geht es ja eigentlich auch nur darum, dass Schulmädchen Musik machen wollen, aber effektiv tun sie eigentlich fast nur Essen die ganze Zeit. Okay. Hast du schon Food Wars gesehen, Lara? Ja, ich glaube. Was wird gezeigt, ne? Das ist das mit diesen Köchen? Ja. Dieses extrem ernst nehmen, ja. Sehr überzeichnet. Sie hat irgendwie 1-2 Folgen gesehen und es ist halt sehr überzeichnet. Ich glaube, es ist nicht so ihres. Weil das ist so eine Serie, die mich noch sehr reizt, aber die hat irgendwie auch schon 25.000 Millionen Folgen. Ich hätte jetzt tatsächlich müssen, ich hätte mich vielleicht vorher mit dir unterhalten sollen, gehofft, dass ich ein bisschen über den aktuellen Animes reden kann. Du hattest Inuyashiki schon gesehen, ne? Nee, das habe ich nicht gesehen. Auch noch nicht gesehen. Oder ich verwechsel's gerade. Das ist das mit den beiden Typen, die zu Robotern werden. Nee. Nein, hast du nicht gesehen. Gut. Ja. Darf ich was fragen? Becky möchte was fragen. Ich habe noch nie aktuelle Animes gesehen. Wenn man mit sowas mal anfangen will, was empfehlt ihr denn da? Habt ihr da jeder so einen Tipp? Ich glaube, so ein ganz guter Einstieg. Ich empfehle mal ganz gern Death Note. Das geht meistens ganz gut. Was ist das? Ich wollte nur fragen, was das ist. Ach, genau, ich wollte dir das nur geben, das Mikrofon. Genau, nein, Death Note ist, glaube ich, ein Jugendlicher findet ein Notizbuch und jeden Namen, den er in dieses Notizbuch schreibt, diese Person stirbt dann. Und das ist ein ziemlich politischer Thriller tatsächlich, weil er das irgendwann so für so ein, ja, zweifelhafte Wohltaten tatsächlich tut. Also er tötet, genau, also er tötet so einen Gottkomplex, sagte Kai gerade. Genau, er hat halt so einen Gottkomplex ein bisschen, weil er gesagt hat, okay, ich nutze das jetzt, um alle bösen Menschen einfach umzubringen und seine Moralvorstellungen halt quasi durchzusetzen. Der hat so einen Totengeist, der ihn halt die ganze Zeit begleitet, der ist ziemlich schrill. Die Polizei, und sein Vater ist, glaube ich, auch bei der Polizei, so war das, genau. Ne? Die versuchen ihn dann eben auch dingfest zu machen und er wird aber irgendwann in dieses Team mit reingeholt, weil er so schlau ist und versucht dann aber die ganze Zeit zu verhindern, dass sie ihm auf die Schliche kommen. Und das ist relativ spannend gelöst, fand ich. Genau, und der Witz daran ist, eigentlich ist es so ein Battle of the Wits. Also er wird als sehr intelligent dargestellt und er kriegt dann relativ schnell einen Gegenspieler, der ihn jagt, der in etwa auf seinem Level ist und das ist sehr weit gedacht und auf hohem Niveau bekriegen die sich dann sozusagen. Das ist so ziemlich verworren und irre. Und also ich habe jetzt von der Serie nicht allzu viel gesehen, ich habe aber die beiden Realfilme gesehen. Ich habe nur die ersten 3, es gibt 3 Realverfilmungen japanische. Der dritte hat mit der Serie, glaube ich, gar nicht mehr allzu viel zu tun, aber die ersten beiden fand ich doch relativ ordentlich, losgelöst von der Vorlage. Die fand ich doch sehr sehenswert. Genau, aber ihr müsst doch einer von euch eventuell in eurer Kindheit schon mal Kontakt gehabt haben zu Animes, also sowas wie Heidi, Vicky, Biene Maya. Christopher? Also ich habe tatsächlich Biene Maya gesehen und Heidi, aber da habe ich das nicht als Anime wahrgenommen, sondern das war ein Film, der im Kika oder Serie, die im Kika kam. Und ich habe dann erst auch erst später erfahren, dass bei Heidi ja tatsächlich Studio Ghibli beteiligt war. Welche also ich schaue auch nicht so viele Animes. Eine Serie, die ich angefangen habe, war Yuri on Ice, weil alle da irgendwie drauf abgegangen sind. Natürlich habe ich Avatar gesehen, obwohl ich da glaube, das ist ein bisschen verpönt, weil das ja amerikanisches Anime ist. Das ist eine amerikanische Serie mit sehr großen Anime-Anteilen, ja. Genau. Und sonst, irgendwas wollte ich sagen, zählen eigentlich Filme auch zu Animes? Also wenn sie nicht auf einer Anime-Serie basieren, oder ist das dann was anderes? Ja, so Animes, auch Original-Animes gibt's ja auch, ne? Weil dann habe ich dieses Jahr relativ viel Makoto Shinkai, also angefangen mit Your Name, gesehen und dann die anderen Filme, also so 5 Centimeters per Second und seine ganzen anderen Filme, die alle sehr im Grunde tragisch sind, aber auf so eine verspielte Art. Ich fand ja von seiner Reihe tatsächlich Your Name wirklich so den... Ich habe ja schon ein Mikro, ich weiß. Your Name tatsächlich so mit den Besten. Ich habe noch nicht allzu viel von ihm gesehen. Ich fand vor allem The Place Promised in Our Early Days, heißt der, glaube ich. Den fand ich relativ lahm, muss ich sagen. Also der hat mir nicht so wirklich gut gefallen. Also The Place Promised in Our Early Days ist halt im Grunde... ich glaube, der hat so ein politisches Level. Mhm. Und bei ihm geht's ja auch immer um Entfernung und Trennung. Und ich glaube einfach, er steigert sich einfach, also das Thema wird immer wieder von ihm behandelt und steigert sich dann von jeder Iteration. Und Your Name ist ja auch nicht umsonst so eingeschlagen, weil es halt so gut ist. Das lädt mich. Volker, wie sieht das bei dir aus? Also Heidi und Biene Maya würde ich noch Nils Holgersson hinzufügen. Ja. Da weiß ich aber nicht, ob das aus Japan kommt. Doch, das habe ich definitiv in der Kindheit gesehen. Dann, wenn man nicht japanisch denkt, auf jeden Fall habe ich gerade mit meiner Tochter She-Ra beendet, die alte Serie aus den 80ern. Und jetzt gerade bin ich ziemlich fix dabei, um Steven Universe zu gucken, der nach der ersten Folge, was mich total wundert, jetzt auf einmal total genial ist. Ja, das hatte ich ja gesagt, guck mehr als eine Folge. Ja, auf jeden Fall. Und da ist aber auch tatsächlich der Anime-Anteil relativ groß, also die Inspiration stammt da ja auch eher so aus dem Japanischen. Ja, also Rebecca Sugar zieht ja da sehr viel, vor allem aus dem Mecha-Bereich. Ja. Hat da sehr viele Anime-Einflüsse. Also ich fand ja sogar geil, dass die Yamshu-Todesszene, wie er dann da in dem Krater liegt, auch mal zitiert worden ist. Und das ist also wirklich ein Freudenfest für alle Anime-Fans. Ich stelle mal wieder die Anfängerinnen-Fragen. Anime heißt Zeichentrick aus Japan? Das ist im Grunde genommen in Japan eigentlich die Kategorie für alles Gezeichnete. Aber hier im Westen sagt man eben, Musik, sagt man halt eben für japanische Serien, Zeichentrickserien, Anime. So, wir haben ein weiteres Aktionsspiel. Das wird ein Spaß. Jetzt geht's los mit dem Kindergeburtstag. Ja. So, wir haben nicht umsonst zwei Teams bilden lassen. Wir bitten eins, sich mal stehend hier drüben zu platzieren und das andere da stehend, bitte. Wir räumen dann wahrscheinlich auch gleich das vom Platz mit zwei Leuten. Muss. So, ist das Kabel lang genug? Ja, sieht ganz gut aus. Ich glaube ja. Ich enthedere uns mal. Nicht fair, sondern enthedere uns. So. Ich weiß nicht, ob ihr die Beschreibung gesehen habt, die im Internet stand, aber da stand was von Geschenkpapier und Einwickeln. Und naja, wir haben gesagt, wir machen ein kleines Spiel daraus. Ja. Wollt ihr ein Spiel spielen? Und falls es nachher Beschwerden gibt, ihr habt das ein bisschen der Lara zu verdanken. Genau. Das war mein Twitter-Bürdelein. Ihr möchtet Anna? Das ist Anna? Ja. Möchtet Anna? Es geht ja darum, und es geht nicht nur um Schnelligkeit, sondern euren Partner, eure Partnerin in Geschenkpapier einzuwickeln. Damit es nicht hinterher Beschwerden gibt, haben wir nicht so wirklich scharfe Scheren eingekauft. Wir wollen ja nicht, dass es Verletzte gibt. Das gehört zum Spiel. Noch nicht anfangen. So, und hast du was zum Zeitstoppen? Da hast du dein Telefon dabei. Ich hab mein Telefon dabei. Wir machen mal so... 3 Minuten, na, machen wir 2 Minuten. Wann ihr denkt, es sei fertig. Und es geht aber auch um Schönheit. Und das Publikum stimmt dann hinterher ab mit Applaus, das bisschen, was noch da ist. Ihr kriegt auch Tesafilm. Und Schuhe? Nö. Ist auch mit Falten. Einpacken ist ja auch immer auch mit Falten. Wenn ihr es ganz toll machen wollt, wir haben hier noch so halb angeschmolzene Babywellen. Das ist wie Fondue. Der Nerd ist Jury ein bisschen und er liebt alles, was mit Käse überbacken ist. Überlegt euch das. Genau. Genau, das Publikum stimmt mit ab. Und, du zählst an. Ich zähle an. Ich drücke auf Start. Genau, und wenn ihr sagt, ihr seid fertig, dann seid ihr fertig. Könnt dann auch aufhören und das andere darf dann aber noch fertig machen. Aber bei 3 Minuten ist definitiv Schluss. Ja. Genau. Okay, 3, 2, 1 und ab dafür. Okay, verschiedene Ansätze sehen wir hier. Einer... Wickel- und Rolltechnik in dem Fall. Hier wird erstens auf der Seite wird er behutsam. Mhm. Hier geht's eher auf Geschwindigkeit. Das sind nur 2 Meter. Da muss man ein bisschen. Ihr könnt natürlich auch die Papprolle in der Mitte mitbenutzen. Ja. Origami ist auch erlaubt. Oh, da reißen schon die ersten. Ich würde jetzt interessieren, tatsächlich, ob Volker nachher einen Kopfstand macht oder. Ja. Okay, das vielleicht hinterher für die Dekoration noch. Wer weiß. Also soll auch noch einen Moment halten. Ja, also müsst ihr das schon noch einen Moment präsentieren können. Es sind jetzt noch 2:10. Ich wunderbar. Ja, einpacken birgt ein gewisses Frustlevel. Ja. Ja. Wie fühlt sich das? Das ist eine Schere. Leute, das sind Bastelscheren, damit Kinder sich nicht so leicht verletzen. Ja. Das ist, wir haben jetzt hier auf der engen Bühne. Genau. Müssen wir da. Hier ist auch die Technik, dass es an der Kleidung festgemacht wird. Ja, ist ein bisschen wie bei diesen trägerlosen Kleidern bei den Schauspielerinnen auf den Premieren immer. Ne? Man kann es dann aber auch von innen festkleben. Ja. Also an den Brustwarzen beispielsweise. Ja. So, hier wird auch geplant, wie der obere Teil einzupacken ist. Aber Holger nimmt schon eine sehr interessante Pose ein. Ja, Ich bin ein Geschenkpose. Hier wird im Lätzchenprinzip gearbeitet, wie ich sehe. Und Volker muss jetzt auch die Schneiderarbeit übernehmen. Das ist auch gar nicht so einfach. Nee, das ist irgendwie. Ich bin nur mit der Schere habe ich noch nie gearbeitet. Sehr gut. Das ist. So. Genau. Genau. So. Hier wird noch ein. Da wird. Was gefaltet? Da wird separat vom einzupackenden Objekt vorbereitet. Also hier, ich bin begeistert. Spannende Technik auf jeden Fall. Ja. Ihr habt noch 45 Sekunden. Hier wird ein Babybett auf dem Kopf präsentiert und. Okay, also Team Elsa ist fertig. Genau. Sehr schön. Bei Team Anna es schmilzt gerade. Käse. Schmilzt Käse auf den Volker. Und auf der anderen Seite ist auch fertig. Sehr schön. Es sind nur noch 27 Sekunden auf der Uhr. Hier ist es noch nicht so ganz fest, aber naja, gut. Ich würde sagen, das ist auf beiden Seiten fertig. Ja, auf jeden Fall ein Applaus wert. Ja. Wunderbar. Oh, das hat man nicht gut gehalten, aber das... Ja. Ja, das... doch. Gut, so. Dann, wir bewerten das jetzt natürlich auch, ihr als Publikum dürft... Wir könnten jetzt die beiden schön verpackten Podcaster auch direkt versteigern, oder? Für einen guten Zweck. Ja. Genau. Ja. Ach, war nicht geplant, aber... Was? Nee, ich glaube, ich bin deine Tochter über das Bild. Auf jeden Fall. Na, aber. So, aber. Wollen wir dann mal, bevor das auseinanderfällt, diese Provisorien, das Ganze nochmal bewerten? Aber ich muss sagen, also auf Seite Team Mirko und Becky wurde sehr schön drauf geachtet, dass das Papier zum T-Shirt passt. Ja. Farblich, das ist sehr gut geworden. Andererseits, der Volker kann auch alles tragen, ne? Ja. Wenn jetzt Spaghetti mit Soße ist, kann da wenig passieren. Das ist richtig. Also, ja, tatsächlich. Dann bitte ich um einen Applaus für Team 1. Wie gut fandet ihr es? Okay, und jetzt für Team 2. Ja, das ist lauter. Ja, dann habt ihr geschmolzenen Käse gewonnen. Genau, so sieht's wohl aus. Ja. Wir hätten hier noch 2 Trostgeschmolzen. 2 Trostfondues. Das Fondue für die Hosentasche. Ja, vielen Dank. Ihr seid entlassen und wir bedanken euch uns bei euch genau. Dafür, dass ihr so tapfer hier mitgearbeitet habt. Ich finde übrigens spannend, dass niemand die Pappe mitbenutzt hat. Also das wäre ja auch noch eine Option gewesen. Ja, das stimmt. Ich hatte dann den Anfang von meinem Teser verloren. Ja. Ja, jetzt war das Teser schuld. Jetzt war das Teser schuld. Super, vielen Dank. Also Team 2 oder Team 1 hat dafür gesorgt, dass jetzt kann man es nicht mehr benutzen. Naja, gut. Jetzt wird deine Tochter traurig sein, Volker. Genau. Sie darf sie sehen. Ja, vielen Dank. Sehr schön. Nochmal einen kleinen Applaus für alle Beteiligten. Wenn du möchtest, darfst du auch gehen. Du kannst aber auch noch hier bleiben. Wie du lustig bist. Nimm dir doch mal das Mikrofon und darfst du mit uns abmoderieren. Genau. Dann machen wir das zusammen. Hier ist noch ein Kabel. Seid ihr schon fertig? Wir sind jetzt gleich fertig. Also wir haben jetzt 4:12. Ist eigentlich eine gute Zeit für eine Abmoderation, finde ich. Ja. Wir warten nochmal. Die Musik läuft ja noch. Wir können dann einfach auf das Ende der Musik warten. Die ist doch schön, die Musik. Ich bin versucht mitzusingen. Nein. Den Rest jetzt nutzen, um euch selber nochmal einzupacken. Das könnten wir versuchen, aber ich bin, was Basteln angeht, ich habe ja keine zwei linken Hände, sondern vier Füße. Also das kann ich bestätigen. Das kann ich bestätigen. Dann nimm doch die Füße dafür. Nackt. Den Käse haben wir hier oben liegen, das passt schon. So. Schon genug Käse hier passiert. Genau. Ja, das war ein schöner Querschnitt durch das, was eigentlich bei Nerdlernet passiert. Also das, was ihr hier heute auf der Bühne gesehen habt, ist das, was wir Woche für Woche machen. Ja. Weniger Aktion, dafür mehr Quatsch. Weniger Geschenkpapier wird verbraucht. Ja. In aller Regel. Wir packen auch nichts aus, wir kriegen ja immer keine Geschenke. Nee, das stimmt. Warum das ist eigentlich? Warum kriegen wir das? Ja, ist schon ein bisschen traurig. Was ja. Ich wünsche mir eine Miezekatze für mein Wochenendhaus. So. Die alten Leute freuen sich jetzt, die kennen das doch noch. Ja, danke, ich bin der Alte. Es haben noch zwei mehr gelacht, Volker, du bist nicht allein. Ich wünsche mir ein Wochenendhaus. Ja. Ja. Tja. Ihr hört uns immer sonntags, irgendwann im Laufe, inzwischen noch auf YouTube. Da geht's um viele wunderbare Dinge. Falls euch das beruhigt, auf YouTube sieht man uns normalerweise nicht. Also es ist hören. Im Podcast auch nicht. Nee, nur weil, so. Also, das wird man jetzt auf YouTube sehen, fürchte ich. Ja, ich hoffe, ja. Also, ich denke, das wird euch nicht erspart bleiben, aber. Wenn ihr möchtet, natürlich. Die Standardsendungen. Genau, ich danke allen, die hier so tapfer auch mitgeholfen haben. Ich danke Florian, wo ist er? Ist schon wieder abgehauen. Ist schon wieder abgehauen. Jörn, der auch gerade zu den, Der sich auch verdrückt, der will mit uns nichts mehr zu tun haben hier. Ach, dieser Blam. Erwähnt. Und Kai, der hier noch. Genau. Tapfer mitsitzt. Das außerdem vielen Dank ans Technikteam hinten im Zelt. Das möchte auch mal erwähnt sein. Tim hat uns tapfer unterstützt. Genau. Yeah. Und da kommt schon die Abschlussmusik. Ja, das war's. Dankeschön. Dankeschön. Alles, genau. Hey,